Schnelle Füße, rascher Mut, schützt vor Feinden des Lebens Tod, Wut. Wenn der Wind nur mir nur noch sonst erwischen sie uns noch. Wenn der Wind nur mir nur noch sonst erwischen, sonst erwischen sie uns noch. Oder hier. Stille, stille, stille, stille, ich kann's besser. Welche Freude ist vor Böse, Freund an mir, nur etwas schon, der kommen wird und so. Welche Glück, wenn ich ihn finde, nur geschwinden, nur geschwinden, nur geschwinden. Welche Glück, wenn ich ihn finde, nur geschwinden, nur geschwinden, nur geschwinden, nur geschwinden, nur geschwinden, nur geschwinden, nur geschwinden, nur geschwinden, nur geschwinden. Ha! Ha! Ich hab noch erwischt! Nur ein meine Stammteichen! Sag mal, wird doch Bundesweisen, Bundesweisen, Bundesweisen! Lieber Boss hat Haus verbringen! Und herbei mit Band und Stricken! Den Sklaven kommt herbei! Ach, nun ist mit uns vorbei! Den Sklaven kommt herbei! Wie viel wagt, wie viel wagt, wie viel wagt, gewinnt auf viel! Komm, du schönes Glockenspiel, lass die Glöckchen klingen, klingen, dass die Ohren ihnen singen. Das klingt so herrlich, das klingt so schön, la la la la la la la la la la la la la la. Wie hab ich so etwas gehört? La la la la la la la la la la la la la. Wie hab ich so etwas gehört und gesehen? La la la la la la la la la la la. Könnte jeder reinigen Mann solche Glöckchen finden, seine Feinde würden Freundschaft.